Dialog 7. Du, Roswitha, wann hast du mal eine Stunde Zeit? Oh, heute geht es nicht. Heute habe ich keine Zeit. Ich frage nicht, wann du keine Zeit hast. Ich frage, wann du Zeit hast. Also, wann geht es? Übermorgen Nachmittag, aber nur eine Stunde.